guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger, beschäftigt sich heute mit der Dialektik von Voluntarismus und Sachzwang. Es geht einmal mehr um die Volksrepublik China. Dazu hatten wir neulich schon eine Sondersendung, in der Renate Dillmann mit zwei Vertretern des verblichenen DDR-Realsozialismus diskutiert hat. Heute wird es 2 Stunden nur von Renate Dillmann geben, die einen Vortrag zu ihrem Buch hält. Und so soll auch die Sendung heißen: China, ein Lehrstück. Sehr zu schätzen ihr analytischer und nüchtern sachlicher Zugriff aufs Thema. Sie unterzieht den eigentümlichen chinesischen Sozialismus einer materialistischen Kritik, konfrontiert die Sache mit dem Begriff, zeichnet auch die überaus wechselvolle Geschichte der chinesischen Gesellschaft nach. Medien zu China. Wie wird man unterrichtet über dieses neuerdings angeblich so wichtige Land? Nicht zu knapp, das kann man auf alle Fälle sagen. Ein ziemlich großer Teil der Berichte über die Volksrepublik, selbst den ungeheuren Aufstieg dieses Landes in Wort und Bild. Das Publikum wird versorgt mit Wachstumszahlen und Exporttabellen. Bilder der Hochhausschluchten chinesischer Großstädte zeigen, dass sich da hinten in Asien mit geradezu atemberaubender Geschwindigkeit ein neues Zentrum des Weltkapitalismus entwickelt. Vom angebrochenen Jahrhundert ist als dem asiatischen Jahrhundert die Rede. Und damit ist vor allem China gemeint, das längst dabei ist, Japan als die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt abzulösen und die Weltmacht USA attackiert. Erklärt wird das, was da vor sich geht, eher wenig. Das liegt einerseits daran, dass man die kapitalistische Produktionsweise hierzulande sowieso für der Weisheit letzten Schluss und damit im Grunde genommen für selbstverständlich hält. Die Frage, warum sich die chinesischen Kommunisten 1978 zu ihrer historischen Wende zum Kapitalismus nämlich entschlossen haben. Diese Frage ist gar keine für Leute, denen schon immer klar war, dass die kommunistische Kritik an Kapitalismus, Staat und Nation unberechtigt ist. Zumal alle, die das mal zu ihrem Programm gemacht haben, heute als Kronzeugen dafür herhalten, dass Kommunismus vielleicht eine nette Idee ist, aber praktisch einfach nicht geht. Für diese Art der Geschichtsbetrachtung ist die Frage, was die chinesischen Führer ihrem Land und ihrem Volk seitdem aufherrschen, denn auch längst nicht so spannend wie die nach ihrem gigantischen Erfolg. Aber auch dabei werfen die angebotenen Gründe eigentlich mehr Fragen auf, als dass sie Antworten präsentieren. Immerhin ist in Peking nach wie vor eine Garde von Kommunisten am Ruder, die sich von den im Westen propagierten Patentrezepten, wie eine erfolgreiche Marktwirtschaft hinzukriegen sei, nicht sonderlich beeindrucken lässt. Den Ratschlägen, die der IWF für ähnlich aufgestellte Länder normalerweise parat hat, in Sachen Preisfreigabe und Rückzug des Staats, Auslandsverschuldung, Privatisierung, ist dieses Land jedenfalls ausdrücklich nicht gefolgt. verbleibende ideologische Lücke sollen dann Einfälle füllen wie: Die Chinesen waren schon immer ein fleißiges und geschäftstüchtiges Volk, das in der sozialistischen Etappe nur systematisch in seinem natürlichen wirtschaftlichen Streben gehindert wurde. Eine Behauptung, mit der das alte, ebenso antikommunistische wie rassistische Bild von der gelben Gefahr der blauen Ameisen zeitgemäß umgedeutet wird, sozusagen von Wirtschaftswundervolk zu Wirtschaftswundervolk. Oder man lässt sich aus über die organisierte Schlauheit der Chinesen, die unsere Firmen zu sich einladen, sich mit Anpassungsfähigkeit und Lernfähigkeit überall einschleichen, die teuren Resultate unseres angestrengten Forschergeistes kopieren und zu neuen Weltmarktschlagern machen. Das Interesse am Aufstieg Chinas und die Mutmaßungen über dessen Gründe verrät dabei vor allem etwas über den Geisteszustand der Journale, die so etwas schreibt. Und selbstverständlich den ihrer Leserschaft, die sich mit diesem vielverkauften Quatsch ihr Bild über die Welt zurechtlegt. Denn vor allem anderen ist ja zunächst einmal der Maßstab zu würdigen, an dem da ein Land gemessen wird. Was ist denn das Beeindruckende an China und was macht das Land so spannend? Sein praktischer Erfolg in der Weltmarktkonkurrenz. So banal wird also nachgedacht im Land der Dichter und Denker. Nichts macht der Befassung mit einem Land mehr Beine, als dass dieses Land ökonomisch und politisch etwas leer macht und vielleicht sogar uns gefährlich werden kann. Damit ist dann auch schon die nächste Leitplanke für das Nachdenken eingeschlagen. Das nationale Wir, von dem aus China begutachtet wird. Als sei das völlig selbstverständlich, gibt es eine Art kollektive Haltung, die bei dieser Art der Länderkunde eingenommen wird. Deren Grundfrage lautet: Was heißt China und sein Aufstieg eigentlich für uns Deutsche? Die Titel der entsprechenden Bücher und Specials sprechen diesen Standpunkt deutlich aus. Dass all diese Experten eine ganze Menge wissen über China, das glaube ich auf alle Fälle. Ich will Ihnen vorwerfen, dass Sie sich angesichts der Fülle Ihrer Informationen kein bisschen fragen, was eigentlich los ist in diesem Land und welches Programm dort ökonomisch und politisch eigentlich auf der Tagesordnung steht. Sie fragen, was bedeutet dieses neue China für Deutschland und seine Konkurrenz auf dem Weltmarkt oder in der Staatenkonkurrenz. Und offensichtlich ist das die angesagte Brille, durch die hierzulande jedermann gewohnheitsmäßig und übrigens sehr klassenübergreifend auf die Welt blickt. Und unsere hochgelobte freie Presse- und Medienlandschaft setzt gegen dieses in der Tat ziemlich bornierte nationalistische Weltbegucken nicht das geringste Kritik- und Aufklärungsinteresse. Ganz im Gegenteil, sie bestärkt es nach Kräften. Nun ist klar, dass dieser Standpunkt, China als neue und mächtige Konkurrenz wahrzunehmen, nicht nur Hochachtung vor den bisherigen chinesischen Erfolgen hervorbringt, sondern auch zu einer kollektiven Sorge anstachelt. Herausforderung, unberechenbar, Bedrohung, Schock. Und auch das verrät schon etwas. In dieser Welt ist es offensichtlich nicht so, dass sich der Rest der Staatenwelt und mit ihm seine Völker einfach unbefangen freuen, wenn es einem Land gelingt, Armut und Unterentwicklung hinter sich zu lassen. Jahrzehntelang hat der Westen auf das maoistische China eingeteufelt, es solle seine sozialistisch spinnerten Ideen sein lassen. Und jetzt, wo sich das Land zum Kapitalismus bekehrt hat und nach den Erfolgskriterien dieser ihm immerzu ans Herz gelegten Produktionsweise offenbar ziemlich vieles richtig macht und entsprechende Erfolge feiert, was ist da los? Freude? Harmonie? Mitnichten. Weil in dieser Welt der Marktwirtschaft und der Staatenkonkurrenz jeder Erfolg auf Kosten anderer abläuft, ist ein solcher Newcomer neben allen Geschäftsmöglichkeiten, die er anderen eröffnet, ganz offensichtlich auch Grund zur Sorge um die eigenen Konkurrenzaussichten und damit für eine immer auch latent feindselige Stellung zu ihm. Auch das bringt das Nachdenken und Berichterstatten über China ungemein an. Dieses Mal eben in negativer Richtung. Die Fragestellung lautet generell ungefähr so: Ist der Erfolg, den dieses Land aufzuweisen hat und dem man seinen Respekt nicht versagen kann und will, eigentlich mit rechten Dingen zustande gekommen? Die Antwort lautet, wie vorherzusehen ist, wenn man so fragt, nein, ist er nicht. Interessanterweise marschieren dann im Grunde dieselben Sachen wie vorher auf. Jetzt aber mit einer eindeutig negativen Wertung. Der Produktivitätsfortschritt, der Chinas Weltmarkterfolge möglich macht, beruht auf, man höre und staune, purer Ausbeutung. Die Waren, mit denen es seine Devisen einheimst, sind nach allen Regeln der Kunst kopiert, gefälscht, vielleicht sogar vergiftet. Die Geschäftsmöglichkeiten, die das Land unseren Unternehmen bietet, sind unerhört, so gestrickt, dass die chinesischen Partner stets besser dabei wegkommen. Auf Dauer haben sich die chinesischen Kapitalisten so nicht nur ihren heimischen Markt unter den Nagel gerissen, so heißt es, dessen Eroberung wir also offenbar fest für uns verbucht hatten, sondern kommen uns jetzt auch noch auf allen Märkten dieser Welt in die Quere. Was offensichtlich eine Frechheit ist, da so etwas wie unser Besitz stand. Generell zielen diese Berichte auf das Urteil, Chinas Aufstieg kommt mit unlauteren Mitteln zustande. Seine Geschäftsleute agieren nicht kapitalistisch, sondern, Achtung, jetzt kommt es zu interessanten Differenzierungen, brutal, früh oder Manchester-kapitalistisch. Zu solchen Formulierungen greift jemand, der das Prinzip aus gutem Grund ungeschoren lassen will, aber einen Vorbehalt gegen den vorbringt, der es erfolgreich anwendet. Vor allem wendet man sich in solchen Urteilen mit seinem Ärger aber gegen den chinesischen Staat und seine KP-Führung, Hauptakteur und Nutznießer des rasanten Aufstiegs. Zwar ist klar, dass man es einzig und allein dieser KP zu verdanken hat, dass die westlichen Geschäftsleute und Staaten mit China einen für sie inzwischen unverzichtbaren Zuwachs ihres Weltgeschäfts bekommen haben. Das hindert aber keinen westlichen Journalisten, genau in dieser kommunistischen Partei ein eigentlich unerträgliches Hindernis zu sehen und entsprechend rumzuzetern. Übrigens sicher ein ganzes Stück fundamentalistischer als diejenigen, die tatsächlich praktisch Geschäfte in China machen oder mit dessen Regierung zu verhandeln haben. Diese Leute wissen nämlich durchaus, was sie an der kommunistischen Partei dort haben. Mit sympathischen Unterton schlägt man der chinesischen kommunistischen Partei in die Ohren, dass es in ihrem Land schlimmste Ausbeutung und soziale Missstände aller Art gibt. Das sagen übrigens dieselben Typen, die hier tagtäglich dem Kolk vorhalten, dass sein Lebensstandard zu hoch, seine Arbeitszeit zu kurz und überhaupt seine sozialstaatliche Vollkasko-Mentalität von gestern ist. Der schlimmste Vorwurf, den man gegen die KP auf der Pfanne hat, ist allerdings der, dass diese Partei ihrem Volk das Wählen verweigert. Also diese tolle Veranstaltung gelebter Demokratie, bei der man sich aussuchen darf, welche Figur einem die nächsten paar Jahre das ansagt, was sowieso feststeht. Nämlich, die Geschäfte der Unternehmen und Banken müssen laufen oder wieder laufen und dafür muss es unten die entsprechenden Opfer geben. Weil es das in China nicht gibt, soll sich der ganze Staat dort auf eins zusammenkürzen. Er unterdrückt. Er ist, was man hier an nichts wahrnehmen will, Gewalt gegen seine Gesellschaft. Und dieses tolle Urteil kann man sich natürlich wieder auf diversen Feldern lebhaft bebildern. Angefangen von der mit Füßen getretenen Pressefreiheit, die hier im Westen übrigens viel effektiver wirkt als Zensur. Das merkt man ja gerade an den nationalistischen Urteilen unserer Journalisten zu China. Also angefangen von der fehlenden Pressefreiheit, über den gemeinen Umgang mit Oppositionellen, die bekanntlich in demokratischen Gesellschaften als willkommene Bereicherung des Meinungsspektrums aufgefasst und dementsprechend gefördert, in Talkshows eingeladen oder sonst was werden, bis zu den nationalen Minderheiten, deren separatistische Forderungen und deren gewaltsame Unruhen so eindeutig wie sonst nirgends auf der Welt gegen die böse Zentralgewalt sprechen. Diese ganze Art der China-Hetze nimmt übrigens teilweise regelrecht absurde Formen an, weil sie unterm Strich ein Bild von China zeichnet, das mit dem Land und seinem Zustand immer weniger zu tun hat. Westliche Touristen, die zum ersten Mal nach China kommen, haben jedenfalls oft allerhand damit zu tun, das Bild, das sie von zu Hause mitbringen, irgendwie mit der Realität des chinesischen Alltags in Verbindung zu bringen. Soweit das, was ich mal zur riesigen Öffentlichkeit und ihrem China-Bild sagen wollte. Ich fasse meine Bemerkungen zusammen. Unterm Strich ist es so, dass sie aus China ziemlich genau das begeisternd findet und lobt, was mich an diesem Land stört. Dass es sich zum Kapitalismus bekehrt hat, Land und Leute dem Imperativ des Geldverdienens unterwirft und damit einen unbestreitbar rasanten Aufstieg hinlegt. Was die Presse hier umgekehrt kritisiert, das sind zum Teil notwendige Konsequenzen dieser politischen und ökonomischen Entscheidung, die man logisch gar nicht von ihr trennen kann. Oder es ist eine ihrem Inhalt nach ausgesprochen alberne, weil am Begriff der dortigen Staatsgewalt völlig vorbeiredende Kritik an der Alleinherrschaft der KP vom Standpunkt einer demokratischen Selbstgerechtigkeit aus. Letztere hat ihren Grund allerdings keineswegs in einer Albernheit, sondern im festen Boden der nationalen Konkurrenz zu diesem Land. Ich komme jetzt mal zu den Fragen, die ich mir gestellt habe und die ich beantworten will. Wir sind eigentlich das diametrale Gegenprogramm zu dieser bürgerlichen Mischung von Bewunderung, Feindseligkeit, und vor allem eben sachlicher Ignoranz gegenüber China. Gegen die Vorstellung, Kommunismus wäre nicht mehr als eine zeitweilige Verirrung der Weltgeschichte gewesen, die sich glücklicherweise selbst als Absurdum geführt hat, will ich mal fragen, was wollten die chinesischen Kommunisten eigentlich? Gegen die selbstgerechte Auffassung, dass sich in der historischen Wende zum Kapitalismus nur so etwas wie die sowieso unumgängliche Vernunft durchgesetzt hat, will ich mal fragen, warum haben diese Kommunisten nach nicht einmal 30 Jahren ihres Sozialismus das alles verworfen und eine Wende zum Kapitalismus gemacht? Und schließlich gegen das Bedürfnis, das moderne China als Konglomerat von guten und schlechten Seiten, vor allem aber Chancen und Risiken für uns zu beschreiben, will ich fragen, was steht politisch und ökonomisch heute eigentlich auf der Tagesordnung im Reich der Mitte? Am 1. Oktober 1949, also vor ziemlich genau 60 Jahren, hat Mao Zedong vom Balkon der alten Kaiserstadt aus die Gründung dieser Volksrepublik ausgerufen. Und zwar mit den Worten, das chinesische Volk ist aufgestanden. Danach ertönte die Hymne der neuen sozialistischen Nation. Der Text der Hymne steht auf, alle, die keine Sklaven mehr sein möchten. Lasst uns aus unserem Fleisch und Blut die neue Mauer bauen. In größter Bedrängnis Chinas Volk. Der unterdrückten letzter Schrei ertönt. Steht auf, erhebt euch. Mit 1000 Leibern, einem Herz, den feindlichen Kanonen zum Trotz. Vorwärts, vorwärts, voran. Eine revolutionäre Hymne, übrigens schlissig vertont, ähnlich der Marseillaise, aber nicht unbedingt mit einem sozialistischen Inhalt. Es geht gegen Unterdrückung und Sklaverei, dagegen rebellieren soll Chinas Volk. Nun sollte man in dieser Stunde des Lieds vielleicht nicht kleinlich sein. Immerhin hatte sich die Rote Armee in einem jahrzehntelangen Kampf gegen die imperialistischen Mächte durchgesetzt, die seit 150 Jahren diese vorher mächtigste Nation der Welt bekriegt, ausgeplündert und weitgehend zugrunde gerichtet hatten. Die imperialistischen Mächte, das waren damals England, Frankreich, Japan und das zaristische Russland, neben anderen kleineren Nationen. Die Kommunistische Partei hatte im pazifischen Teil des Ersten Weltkriegs gegen die Japaner gekämpft, die China kolonialisieren und zu ihrer Rohstoff- und Menschenbasis machen wollen. Und sie hatte sich gegen ihre nationale Konkurrenz, die chinesische Kuomintang-Partei, durchgesetzt. Das war die bürgerlich-nationale Partei, gegründet von Sun Yat-sen, schon Anfang des 20. Jahrhunderts, die dann auch in einem erfolgreichen Putsch das chinesische Kaiserhaus beseitigt hat, dann aber nicht selbst an die Regierung gekommen ist, sondern erstmal von einer Generalsregierung, von einer Militärdiktatur abgelöst wurde. Diese Partei hat im Prinzip ein bürgerlich-nationales Programm vertreten und hat sich zur Unterstützung dieses Programms auch nach Europa und auch an die Amerikaner gewandt, dort aber keine Unterstützung bekommen und hat sich dann, nachdem 1917 inzwischen die Bolschewisten in Russland gesiegt hatten, sich ungefähr gedacht, dass ein solches sozialistisch-kommunistisches Modell auch für China als unterentwickeltes und zurückgebliebenes Land doch das viel passendere sein könnte, hat sich dann eben nach Moskau orientiert und hat auch von da und von der Komintern eine ziemlich massive Unterstützung erhalten. Der Nachfolger Sun Yat-sen selber ist schon selbst ziemlich früh gestorben, 1925 glaube ich, war dann Chiang Kai-shek, der selbst auch in Moskau ausgebildet worden war und dann sich allerdings in einer ziemlich harten Aktion gegen den anderen Teil der Volksfront, in die inzwischen die Kommunisten mit eingetreten waren, auf Rat übrigens der russischen Genossen und der Komintern, der diesen Teil der Volksfront bekämpft und ziemlich hart massakriert hat. In den nächsten Jahren, Bürgerkriegsjahre bzw. Kampf gegen die Japaner, haben diese beiden Parteien immer mal wieder zeitweise zusammengearbeitet und dann aber auch immer mal wieder zeitweise Krieg gegeneinander geführt, der im Normalfall von der Kuomintang-Partei gegen die Kommunisten angezettelt wurde. Diese Partei, also die Kuomintang-Partei, hatte aus Sicht der Kommunisten die soziale Lage des Volks, vor allem der Bauern, gegenüber den feudalen Grundbesitzern komplett vernachlässigt und den Kampf gegen die Ausländer in China nur sehr halbherzig betrieben. Stattdessen hatte sie sich mit amerikanischer Waffenhilfe vor allem der Ausrottung der Kommunisten gewidmet. In diesem völlig zerrütteten Land, das damals als das ärmste und elendeste der Welt galt, begannen nun diese siegreichen Kommunisten mit ihrem Aufbau. Dieses Vorhaben hatte nichts wirklich Freies an sich. Nicht in Bezug auf die politischen Verhältnisse, die mit der militärischen Durchsetzung längst noch nicht eindeutig entschieden waren. Nicht in Bezug auf die ökonomischen Grundlagen, die man sich in China des Jahres 1949 bis auf ein paar Ausnahmen gar nicht vorindustriell genug vorstellen kann. Und schließlich auch nicht in Bezug auf das, was man den subjektiven Faktor nennt. Das chinesische Volk, das sich nach Maos Worten am Tiananmen-Platz erhoben hatte, war in seiner großen Mehrheit unterernährt, krank, ungebildet und abergläubisch. Vergleicht man die Volksrepublik des Jahres 1976, dem Todesjahr Maos, mit dieser Ausgangslage, müsste man dem großen Vorsitzenden nach so ungefähr allen Kriterien bürgerlichen Denkens ziemlich unverhohlen Beifall klatschen. Er hat die Sache seiner Nation, nämlich nicht nur im Krieg gegen die japanischen Besatzer standhaft verteidigt und sich im Bürgerkrieg gegen seine innerchinesischen Gegner durchgesetzt. Was für bürgerliche Historiker normalerweise lässig ausreicht, um dem Erfolg in Sachen Gewalt auch eine gewisse historische Notwendigkeit zu bescheinigen. Mao Zedong hat es darüber hinaus verstanden, den fragilen Zusammenhang der befreiten chinesischen Nation zu stabilisieren, ihn gegen äußere Angriffe zu verteidigen, im Koreakrieg und gegen das Rückeroberungsprogramm Chiang Kai-sheks, der sich nach Taiwan zurückgezogen hatte und dort mit amerikanischer Unterstützung alle möglichen Versuche zur Wiedereroberung des inzwischen roten China gemacht hat. Und er hat es geschafft, sich innerhalb des Ostblocks zu behaupten. Und 1972 hat Mao der imperialistischen Weltmacht Nummer 1, den USA, eine gewisse Anerkennung seiner Volksrepublik abgerungen. Er hat Taiwan aus den UN verdrängt und seinen roten China einen Sitz im Weltsicherheitsrat erobert. Nach innen hat Maos Staatsprogramm innerhalb kürzester Zeit eine deutliche Verbesserung der Lebensverhältnisse in Stadt und Land zustande gebracht und die Industrialisierung enorm vorangetrieben. Eine Leistung, die besonders im Vergleich zu Indien, einem Land mit ähnlich gelagerten Ausgangsbedingungen, eine Zeit lang im Westen allem Antikommunismus zum Trotz sogar eine gewisse Anerkennung gefunden hat. Die Fortschritte, die das große sozialistische Entwicklungsland in wenigen Jahren in der medizinischen Versorgung, der Alphabetisierung, bei der Befreiung der Frauen und der Herausbildung eines allgemeinen politischen Bewusstseins seines Volkes gemacht hat, sind historisch noch immer ohne Parallele. Zur Veranschaulichung dieser Leistung will ich einmal die französische Sozialistin Simone de Beauvoir zitieren, die das Land 1958 bereist hat. Sie ist beeindruckt von der peinlichen Sauberkeit in den städtischen Moutons, das sind die Hofhäuser, den Fabriken und auch auf dem Land. Bei aller Ärmlichkeit der Wohnverhältnisse stellt sie fest, jetzt beginnt das Zitat, das Attribut übelriechend, das man im Abendland den malerischen Armenvierteln beilegt, ist hier fehl am Platz. In Peking riecht es nicht schlecht. Mit den verrufenen Gassen von Neapel, Lissabon und Barcelona haben diese Straßen nichts gemein. Wie sieht man die jemanden, also Zeitungen stehen oder die Müllkästen nach Zigarettenstummeln durchwühlen, wie in gewissen Straßen Chicagos? Und man begegnet auch nicht diesen vergessenen Menschen, die auf der Bowery in New York dahin vegetieren. Hier sind alle Kinder sorgfältig gekleidet. Hier wird auch die kleinste Hautwunde, der kleinste Pickel, sogleich mit einem Desinfektionsmittel bepinselt, mit einem Pflaster versehen oder sauber verbunden. In allen anderen Ländern der Welt scheint die Hypothese, dass große Armut unweigerlich mit einem Mangel an Hygiene, mit Schmutz und Seuchen identisch sei, bestätigt zu werden. In Peking aber stellt selbst der misstrauischste Besucher verblüfft fest, dass es dort Menschen gelungen ist, diese tief eingewurzelte Tradition zu dementieren. In Sachen Sozialismus fällt die Bilanz der Mao-Zeit diesen Fortschritten zum Trotz erheblich bescheidener aus. Eine geplante Produktion zum Nutzen ihrer Produzenten einzurichten, einen Staat überflüssig zu machen, der als gewaltsame Klammer die in seiner Gesellschaft existierenden Widersprüche zusammenzwingt und im Sinne des nationalen Erfolgs betreut, eine Gesellschaft von Zwang, Aberglauben und Dummheit zu befreien, das alles kann sich die Sozialistische Volksrepublik letztlich nicht zugute halten. Die KP Chinas hat, vor allem in den ersten Jahren der VR, viel existenzielle Not beseitigt, dann aber hat sie ihre Massen zunehmend für ein nationales Kampfprogramm in Anspruch genommen, ihnen viel harte Arbeit aufgeheizt und wenig an materiellem Ertrag geboten. Sie hat ihr Volk von alten familiären Zwängen, religiösem Aberglauben und Unwissenheit befreit. Sie hat es aber dann umgekehrt sehr total, politisch wie moralisch, in die Pflicht genommen, sich am Aufbau des neuen Chinas zu beteiligen und dafür immer mehr an Dummheit und Zwang für nötig gehalten. Hui nachdem sich die sozialistische Volksrepublik mit der Kulturrevolution an den Rand eines Bürgerkriegs bewegt hat, hat die Führung der Kommunistischen Partei nach Maos Tod eine schnelle Wende zur außenpolitischen Öffnung und immer schnellerer Revision ihrer sozialistischen Wirtschaftsplanung vorgenommen. Warum hat das für viele Kommunisten so hoffnungsvolle und begeisternde Projekt des Roten China diesen Weg genommen? Und warum ist es zu diesem Ende gekommen? Die Antwort auf diese Frage hat zwei wesentliche Bestandteile, die in einem inneren Zusammenhang stehen. 大家帮就是你 Erstens, die Vorstellungen und Ziele der chinesischen Kommunisten haben viel Respekt vor dem verraten, was doch radikal überwunden werden sollte. Respekt nämlich vor den vermeintlich guten Seiten kapitalistischer Ökonomie und bürgerlicher Staatlichkeit. Chinas sozialistisches Experiment ist nicht an den immanenten Widersprüchen und den angeblich notwendigen Verfallserscheinungen einer jeden sozialistischen Planwirtschaft gescheitert. Es ist vielmehr daran gescheitert, dass die chinesische Ökonomie eine Planwirtschaft nur in einer sehr halbherzigen, verballhornten Form war. Das Programm der chinesischen Kommunisten ist nicht die Beseitigung von Eigentum und Staat gewesen. Stattdessen wollte die KP dafür sorgen, dass Eigentum und Staat dem Volk dienen. Zweite These. Die kommunistische Bewegung Chinas ist von Anfang an untrennbar mit dem Willen zu einem nationalen Wiederaufstieg verknüpft. Was in den Zeiten des Kampfs als Anti-Imperialismus aufgetreten ist, weil es um die Befreiung einer nicht souveränen Nation geht, bleibt nach dem Sieg existenzieller Bestandteil des sozialistischen Aufbauprogramms. Eine polemische und affirmative Ausrichtung an starken Nationen im Wettbewerb um Weltgeltung. Diese beiden Behauptungen will ich kurz erläutern. Die chinesischen Kommunisten haben ihrer bürgerlich-nationalen Konkurrenz, der Kuomintang-Partei, zum Vorwurf gemacht, dass sie die soziale Ungerechtigkeit im Land nicht beseitigt und China ganz allgemein nicht zu einem modernen industriellen Staatswesen entwickelt. Deswegen haben sie den Kampf angesagt. Sie haben es als Widerspruch aufgefasst, dass es in den Städten und auf dem Land bittere Armut gab und gleichzeitig ein immenser Reichtum bei der herrschenden Klasse vorhanden war und Dekadenz zur Schau gestellt wurde. Ihre Kritik hieß also, dass es Reiche und Arme gibt, ist ungerecht. Und es ist ein Widerspruch zu dem Auftrag, dass die Regierung eigentlich für ihr ganzes Volk zu sorgen hat. Das ist übrigens eine bis heute sehr verbreitete Kritik. Aber sie trifft weder damals noch heute. Das gleichzeitige Vorhandensein von Reichtum und Armut ist nämlich kein Widerspruch zu, sondern es ist die Wirkung der eingerichteten Produktionsweise selbst. China hat damals die geltende feudale Ordnung, die persönliche Bereicherung der Klasse der Grundherren und einer staatlichen Beamtenschaft gesichert, inklusive des kaiserlichen Hofs, solange es diesen gab. in der ebenfalls schon rudimentär vorhandenen kapitalistischen Produktionsweise ist andererseits die Bereicherung der privaten Eigentümer der gültige gesellschaftliche Zweck, für den die Staatsgewalt einerseits sorgt, an dem sie andererseits partizipiert. In beiden Fällen gehört die Existenz von Armut notwendig zum System. Die Kennzeichnung dieser Wirkungen als Ungleichheit oder Ungerechtigkeit ist also einfach nicht treffend. Sie suggeriert, dass es sich bei den Resultaten um Abweichung von oder Verstößen gegen eigentlich herrschende Prinzipien handelt, so als seien Gleichheit oder Bekämpfung von Armut oder auch die allgemeine Entwicklung des Landes tatsächlich reale Ziele der kritisierten Herrschaft und ihrer Ökonomie. In dieser Kritik der alten und Idealvorstellung über die neue Gesellschaft verbinden sich ökonomische und politische Argumente. Die Kritik der wirtschaftlichen Verhältnisse vom Standpunkt der Betroffenen, die KP hat ja gesprochen im Namen der verarmten Bauern, der verelendeten Arbeiter, führt sofort zu Vorwürfen an die Staatsgewalt. Wirft ihr vor, Versäumnisse, Pflichtvergessenheit gegenüber dem Volk oder dem Allgemeinwohl oder wie immer man das nennt. Eine solche Enttäuschung oder Empörung, mit der die Kommunisten die rücksichtslosen ausländischen Staaten und vor allem die missratene eigene Herrscherklicke angeklagt haben, verrät dabei aber zuallererst einmal ein ungemein großes Vertrauen in die Möglichkeiten einer guten, volksfreundlichen Regierung. Unter Sozialismus haben sich die chinesischen Kommunisten kurz zusammengefasst, also ungefähr das folgende Programm vorgestellt. Die als Störungsriege der bisherigen Gesellschaft aufgefassten privaten Eigentümer an Land und Produktionsmitteln sollen ebenfalls langfristig wegfallen. Mit ihnen werden die brutalen Ausbeutungsbedingungen der feudalen, wiederkapitalistischen Wirtschaftsweise beseitigt und durch eine Produktion ersetzt, die unmittelbar unter staatlicher Aufsicht steht. Der dann produzierte, volkseigene Reichtum soll damit erstens enorm wachsen und zweitens gerecht verteilt werden. Staatliche Kontrolle und die Hoheit über die Kommandohöhe der Wirtschaft sollen die Folgen natürlicher Katastrophen wie ökonomischer Krisen eindämmen und das verhindern, was alle aus den letzten Bürgerkriegsjahren zu Genüge kennen. Anarchie der Märkte, Spekulation, galoppierende Inflation, Armut. Die von ihrer Ausplünderung durch die egoistische und unpatriotische Minderheit der Reichen befreite sozialistische Gesellschaft soll dann die Produktivkräfte in allen Sphären, Landwirtschaft und Industrie und allen Regionen in neuer Weise entfalten, damit die ganze Nation materiell und kulturell entwickeln und ein modernes, zivilisiertes Volk schaffen, das ernährt, angezogen, gewaschen, gebildet und selbstbewusst das genaue Gegenteil der vorgefundenen Massen ist. Oh. 想当初老子的队伍，开开刚隆功，还有十几个人。Dieser Gegenentwurf der neuen sozialistischen Gesellschaft ist allerdings aufschlussreich. Er zeigt nämlich, dass die KP in ihrer Kritik nach der Logik verfährt, die darin besteht, die kapitalistische Produktionsweise in positive und negative Seiten zu zerlegen, ohne sich um deren sachlichen Zusammenhang zu kümmern. Sie hält diese Produktionsweise im Grunde für enorm fortschrittlich. Übrigens kein Wunder angesichts des Vergleichs mit dem, was in China vorhanden war. Und sie bewundert an ihr, ziemlich hemmungslos, ihre industrielle Massenproduktion und die Entwicklung der Produktivkräfte. Private Eigentümer und Anarchie der Konkurrenz, das findet sie störend und problematisch. Sind die allerdings einmal beseitigt, sollen alle anderen Kategorien, die man aus dem Kapitalismus kennt, modifiziert, aber im Grunde für eine gesellschaftliche Reichtumsproduktion brauchbar sein. Ob Ware, Preis, Geld, Lohn oder Gewinn. Und mit diesen Kategorien haben die chinesischen Kommunisten dann auch ihre Planung aufgezogen. Damit aber werden die Erscheinungsformen der Konkurrenz von ihrem Grund abgetrennt. Ein theoretischer Fehler mit gravierenden praktischen Folgen. Volkseigentum und ein geplanter Markt als Überwindung der angeklagten Mängel des Kapitalismus stellen logisch betrachtet zunächst mal nichts als dumme Widersprüche dar. Volkseigentum, das ist immerhin Eigentum, das niemanden ausschließt, sondern alle einschließt. Und geplanter Markt, das ist das Planen eines Dings, dessen Begriff die Konkurrenz um Aneignung von Reichtum ist. Also das sind beides mal wirklich in sich sozusagen eigentlich undenkbare Widersprüche. Indem sie diese theoretische Dummheit praktisch zur Leitlinie ihrer neuen sozialistischen Ökonomie gemacht haben, haben sich die chinesischen Kommunisten ein System voller eigentümlicher Widersprüche eingerichtet. Was übrigens nicht heißt, dass eine solche Ökonomie nicht geht. Wir erleben mit der Finanzkrise schließlich gerade mal wieder, zu welchen Widersprüchen der Kapitalismus fähig ist, ohne daran zugrunde zu gehen. Es wird sowohl die Ökonomie halbherzig kritisiert, wie aber auch die vorgefundene Staatsgewalt. In derselben Logik haben die chinesischen Kommunisten nämlich politisch zwischen der bösen Gewalt des Ancien-Regime getrennt, das angeblich nur den eigenen Nutzen und den der grundbesitzenden Klasse verfolgt hat, und den, das ist jetzt ihr positiver Gegenentwurf, den im Grunde großartigen Möglichkeiten einer guten, weil endlich wirklich auf ihr Volk bedachten Staatsgewalt. Programmatisch fällt dem neuen sozialistischen Staat bei ihnen die Rolle zu, die Volksnützlichkeit der Ökonomie zu garantieren. Als wirklich über der Gesellschaft und über allen Interessen stehende Gewalt soll er nur einen Zweck haben, seinem Volk zu dienen. Dass eine solche Behauptung eine dicke Lüge ist, wenn sie sich ganz in einen Dienst auflöst, warum braucht es dann überhaupt Gewalt? Das gilt bei den chinesischen Kommunisten natürlich ganz genauso wie beim bürgerlichen Staat. Worin der Dienst am Volk besteht, das definieren eben diejenigen, die dem Volk dienen. Bei uns im Augenblick mal wieder sehr heftig, die gerade gewählten Politiker. Bei den Chinesen hat das die kommunistische Partei übernommen. In dieser Lüge von der unverbrüchlichen Einheit von Staat und Volk liegt dann der Schlüssel zur Erklärung für eine ganze Reihe weiterer Phänomene und seltsamer Widersprüche des realsozialistischen Staatsprogramms. die Sansa bekannten Propagandaveranstaltungen, Massenkampagnen gegen Abweichler, zum Teil auch die Kulturrevolution. Hierher, also wenig radikale Absage und Überwindung. Stattdessen das Programm, all das, was Kapitalismus und bürgerlicher Staat an Versprechungen und Idealen vor sich hertragen, nach der Beseitigung der privaten Eigentümer wirklich ernst zu nehmen und praktisch von Staatsseite aus ins Werk zu setzen. Versorgung, Entwicklung der Produktivkräfte und der Gesellschaft, eine dem Staat nützliche und auf seinem Willen basierende Staatsgewalt. Das ist der staatsrealistische Sozialismus der chinesischen KP. Nun zum zweiten Punkt, den ich erläutern werde, der Nationalismus dieser Partei. Ein erster kleiner Hinweis darauf, wie Mao und seine Genossen in dieser Frage gedacht haben, steckt vielleicht schon in der Tatsache, dass sie im Augenblick ihres Sieges keine Sekunde überlegt haben, sich der angrenzenden Sowjetunion, dem Vaterland der Werktätigen, anzuschließen. Von einem kommunistischen Programm her, das sich Fürsorge für die Arbeiter und Bauern und die dafür nötige Entwicklung der Produktivkräfte auf die Fahne schreibt, ist das eigentlich merkwürdig. Denn für ein solches Programm machen Staatsgrenzen keinen Sinn. Es gibt ja auf den ersten Blick gar keinen Unterschied zwischen dem, was man westlich und dem, was man östlich, der übrigens elendlangen sowjetisch-chinesischen Grenze will. Dass das keine überlegenswerte Option war, wirft schon ein erstes Licht darauf, dass die Kommunisten in China, übrigens genauso wie die in der Sowjetunion, in dieser Frage etwas anders getickt haben. Für sie war die nationale Uniform ihres Kommunismus eigentlich ganz selbstverständlich. Natürlich war es historisch zunächst einmal unumgänglich, China von den auswärtigen Imperialisten zu befreien. Aus Sicht der KP fiel deshalb ihr anti-imperialistischer Kampf um Wiederherstellung nationaler Einheit und Souveränität mit ihrem sozialistischen Projekt schlicht und einfach zusammen. Sie hat Kommunismus und Nation von Anfang an sehr unbefangen in Eins gesetzt. Unbefangen sage ich deshalb zu dieser Gleichsetzung, weil Kommunismus und Nation der Sache nach eigentlich ein diametraler Widerspruch sind. Zwar sind beide, wenn man einmal so darüber nachdenken will, Formen von Gemeinschaftlichkeit. Ich sage jetzt mal sehr abstrakt. Aber zwischen ihnen ist ein größerer Gegensatz kaum denkbar. Und deswegen will ich an dieser Stelle mal einen kurzen gedanklichen Exkurs machen. Nämlich einen Vergleich zwischen Kommunismus und Nation. Bei diesem Vergleich verwende ich jetzt Kommunismus allerdings mal ausnahmsweise sozusagen kategorial, also im Sinne der Marx-Vorstellung, die Kommunismus als Gegenentwurf der kapitalistischen Gesellschaft entgegensetzt. Ich verwende das jetzt mal gerade nicht, wie ich die ganze Zeit darüber rede, als die Praxis der Realsozialisten in China oder der Sowjetunion. Eine kommunistische Gemeinschaft würde sich, wenn es sie mal gäbe, programmatisch dadurch auszeichnen, dass ihre Mitglieder hier zumindest nach einer Übergangsphase aus freiem Entschluss angehören und sich an ihr beteiligen. Dass ihr Zweck in der möglichst rationalen Organisation einer geplanten Wirtschaft besteht. Dass ihre Mitglieder diesen Zweck in einer sachlichen Auseinandersetzung bestimmen und nachprüfen, inwiefern seine Umsetzung mit ihren Interessen konform geht. Und dass diese kommunistische Gemeinschaft über das Wohlergehen ihrer Mitglieder hinaus keinen höheren Wert kennt. Wenn man sich dagegen mal überlegt, was die Kennzeichen der Nation sind, dann fällt erstens ein, dass die Zugehörigkeit zur Nation das Werk des Staates ist und nicht der Entscheidungsfreiheit der ihr angehörenden Individuen überlassen bleibt. Ganz im Gegenteil. Wobei die staatliche Gewalt Ursprung und dauerhafte Existenzbedingung dieser Gemeinschaft ist. Dass der Zweck der Nation sie selbst ist. Einerseits unbegründbar, andererseits als sozusagen über allem schwebende Phrase mit beliebigem Inhalt zu füllen. Dass alle tatsächlichen Unterschiede und Gegensätze ihrer Mitglieder für belanglos erklärt werden, sodass nationales Wir-Gefühl nur aufkommen kann, wenn die Beteiligten gerade von ihren praktischen Interessen absehen. Dass der jeweils gültige nationale Zweck von einer Herrschaft definiert wird und von einem dienstbereiten Volk ohne prüfende Nachfragen akzeptiert und praktisch umgesetzt wird. Und schließlich und endlich steht die Nation polemisch gegen alle individuellen Berechnungen. Sie fungiert umgekehrt geradezu als höchster Wert für alle ihre Mitglieder. Ein Wert, der im Ernstfall die Aufopferung von Gut und Leben des gesamten Volkes einfordert. Eines müsste man an diesen Andeutungen auf den ersten Blick erkennen, dass zwischen einem nationalen und einem kommunistischen Programm wirklich Welten liegen und dass die brutale Gleichsetzung, die sich die chinesischen Kommunisten auf die Fahnen geschrieben haben, nicht ohne Folgen bleiben kann. Aus diesem Widerspruch erschließen sich meines Erachtens nach viele historische Einzelheiten, sowohl des chinesischen Sozialismus wie auch anderer ähnlicher Projekte, sowohl in der SU, in Kuba und anderswo. Kommen zurück zu dem realen Programm in China. Auch bei diesem nationalen Teil ihres Programms haben die Kommunisten selbstverständlich idealistisch gedacht, genau wie bei ihrer Kapitalismus- und bei ihrer Staatskritik. Die Nation, um die sie gekämpft haben, haben sie sich nicht als das vorgestellt, was Nation gemeinhin ist und wie ich sie charakterisiert habe. Sie haben sich natürlich nicht vorgestellt, dass ihre neue schöne Nation auch wieder nur sein soll, der beschönigende Titel einer Klassengesellschaft, in der der Staat mit seiner Gewalt dem Eigentum Geltung verschafft und in der Gemeinwohl nichts anderes ist als der dauerhaft gesicherte Vorteil der Eigentümer auf Kosten des Rests dieser Gesellschaft. Ihre neue, von auswärtigem Einfluss befreite Nation, das sozialistische China, sollte die Bedingung dafür sein, dass alle gesellschaftlichen Kräfte vereint die Produktivkräfte entwickeln und so einen für alle nützlichen Staat zustande bringen. Insofern haben die chinesischen Kommunisten die dunstige Floskel von Nation mit einem neuen, man könnte auch sagen fortschrittlichen Inhalt gefüllt. Anders gesagt, auch an diesem Punkt wollten sie ernst machen mit der Ideologie der Gemeinschaftlichkeit, die in Nation enthalten ist. Sie sind davon ausgegangen, dass auch Grundeigentümer und Fabrikbesitzer als chinesische Patrioten an Modernisierung und Fortschritt des Landes interessiert sein müssten und wollten diese praktisch verpflichten auf ihre volksfreundliche Interpretation. Denn die ideologische Wirkung des nationalen Gedankens, also normalerweise hier bei uns im Kapitalismus, darin besteht, die Geschädigten einer Klassengesellschaft auf Opfer für den Erfolg des großen Ganzen festzulegen, dessen Wahrheit im Nutzen der herrschenden Klasse und ihres Staates besteht, hat die chinesische KP dieses Verhältnis umgedreht. Sie wollte einen für die Mehrheit nützlichen Staat und ist damit angetreten gegen die Nutznießer der bisherigen Ordnung. Gleichsetzung von Kommunismus und Nation, zu der sich die sowjetischen Kommunisten seit der Oktoberrevolution mehr oder weniger mühsam hingearbeitet haben, ist also bei den chinesischen Kommunisten der Ausgangspunkt ihrer Politik. In den knapp 30 Jahren der Sozialistischen Volksrepublik macht sich der Widerspruch dieser Idee praktisch immer mehr geltend. Am Ende führt er dazu, dass das Nationale über das Kommunistische des ursprünglichen Programms siegt. Also kommunistisch bitte ich in Erinnerung zu behalten, dass ich dazu gesagt habe, das ist dieser antikapitalistische Staatsidealismus. Aber das nur zur Erinnerung. Am Ende führt er dazu, dass das Nationale über das Kommunistische des ursprünglichen Programms siegt. Warum? Nation beinhaltet notwendig ein Verhältnis der Abgrenzung und damit auch der Konkurrenz nach außen. Sonst hätte die Nation als Besonderheit kein Existenzrecht. Also nichts anderes ist eben Nationalsein. Deutsch, Französisch, Englisch, Chinesisch. Wie Nation selbst kann auch diese Konkurrenz idealistisch, volksfreundlich gedacht werden. Etwa in dem Sinn, dass sozialistische Staaten nicht mit Profitbilanzen, sondern mit der Versorgung ihrer Menschen und tollen Alphabetisierungsraten glänzen. Und genau das haben die chinesischen Kommunisten auch zunächst getan. Wie sich vielleicht einige noch erinnern werden, auch mit vielen weltrevolutionären Elan. Nichtsdestotrotz ist damit das Anliegen in der Welt, als Nation teilzuhaben an einem Wettbewerb um Anerkennung und Position in der gesamten Staatenwelt, im sozialistischen Verband der Bruderländer, unter den Entwicklungsländern und so weiter. Maos neues China hat sich der Welt von Anfang an als anspruchsvolle Nation präsentiert, die mit ihrer neuen sozialistischen Gesellschaft die Jahre ihrer imperialistischen Unterdrückung schnell und eindrucksvoll überwinden wollte. Der darin enthaltene nationale Ehrgeiz trat dann ziemlich schnell, und zwar ausgerechnet auf Basis der bereits errungenen Erfolge, im Widerspruch zu dem, was die sozialistische, volksfürsorgliche Seite des Projekts ausmacht. ist an einzelnen Etappen der maoistischen Kampagnen deutlich nachzuvollziehen. Vor allem natürlich am legendären großen Sprung nach vorne. Diese berühmte Kampagne, das war die Idee Maos, dass man die Industrialisierung Chinas in einem ganz großen in einer großen Kraftanstrengung damit voranbringen will, dass man das ganze Land, seine Bauern, seine Volkskommunen dazu aufgefordert hat, Stahl zu produzieren, dafür überall kleine, winzig kleine Hochöfen gebaut hat, die mit Kohle, aber auch mit Holz und für total viele Wälder abgeholzt wurden, befeuert wurden und in dem wurde entweder Eisenerz, aber auch schon mal sowas wie das eigene Kochwerkzeug oder die Werkzeuge der Bauern selbst eingeschmolzen, einfach dafür, dass man schaffen wollte, eine bestimmte von Mao vorgegebene Tonnenzahl an Stahl zu erzeugen. Eine Kampagne, die dann aber auch alle bäuerlichen Arbeitskräfte in Beschlag genommen hat und auf dieser Basis zu einer fürchterlichen Hungersnot geführt hat. Diese berühmte Kampagne kam zustande, erstens auf Basis der wachsenden Unzufriedenheit Maos mit den langsamen Fortschritten des industriellen Aufbaus. Und sie zeigt zweitens deutlich die offene Konkurrenzansage gegenüber den kapitalistischen Führungsnationen. Man hatte angekündigt, dass man England und Amerika in Sachen Stahlproduktion innerhalb von wenigen Jahren überholen wollte, wie auch der Sowjetunion, die man mit einem Sprung direkt in den Kommunismus alt aussehen lassen wollte. Ich zitiere mal aus einem Rückblick der Beijing-Rundschau, ein Zitat, das den Geist der damaligen Stimmung ausdrückt. Zitat: Die KP glaubte, dass China sich in einer großen Periode befinde, in der ein Tag 20 Jahren gleichkäme. Sie ruft dazu auf, mit dem Aberglauben zu brechen und das Denken zu befreien und danach zu streben, Großbritannien und die USA noch früher als geplant einzuholen. Wir haben mehr als 600 Millionen Menschen. Unsere Partei hat engste Verbindungen mit der mehr als 600 Millionen köpfigen Bevölkerung hergestellt. Gestützt auf diese große Kraft sind wir in der Lage, alles zu tun oder bald alles zu tun, was die Menschheit vollbringen kann. Es gibt nichts auf der Welt, was wir nicht vollbringen können. Haben also die chinesischen KP-Führer mit sozusagen aller Gewalt versucht, aus dem einzigen Mittel, über das sie verfügt haben, ihrem armen, aber sehr zahlreichen Millionenvolk, eine Nation zu machen, die in der Konkurrenz der Nationen etwas leer macht. Immer mehr haben sie das Gleichheitszeichen zwischen Kommunismus und Nation, das sie von Anfang an im Programm hatten, in diese Richtung buchstabiert. Und immer mehr ist ihnen dann, verstärkt durch das Scheitern dieser Gewaltkampagnen, die zu Millionen Toten und dauerhafter Unterernährung, aber zu sehr wenig produktiven Ergebnissen geführt haben, klar geworden, dass die wirkliche Konkurrenz der Nationen, an denen die sozialistische Volksrepublik sich messen wollte, nicht als Kampf um die größtmögliche Volksbeglückung funktioniert, sondern mit Geld und Waffen ausgetragen wird. Dass sie mit ihrem Nationalkommunismus in dieser realen Konkurrenz so wenig auszurichten vermochten und all ihre sozialen Errungenschaften dafür wenig hergegeben haben, das hat ihnen als praktizierende Nationalisten dann so zu denken gegeben, dass sie nach nicht einmal 30 Jahren lieber ihren Kommunismus für ihren nationalen Erfolg weggeworfen haben, als umgekehrt ihrer sozialistischen Volksfürsorge zuliebe, das Programm einer weltweit erfolgreichen chinesischen Nation sein zu lassen. Zusammengefasst ist also in China nicht ein weiteres Mal der Kommunismus gescheitert. Vielmehr hat sich hier eine kommunistische Partei, die sich nie zu einer wirklichen Verabschiedung von Kapitalismus und Staat entschlossen hat, sondern all das besser machen wollte, wegen der dazugehörenden nationalen Ansprüche von ihm, also dem Kommunismus, ab und sich mit diesen Ansprüchen einen Einstieg in kapitalistische Produktionsmethoden und Weltmarktteilnahme zugewandt. Und in der Tat, für diese Sorte Ansprüche ist sie da offensichtlich besser bedient. Die Kommunistische Partei, die Führung Chinas, hat sich also aus ihren nationalen Gründen heraus dazu entschlossen, zu kapitalistischen Produktionsmethoden überzugehen und China für den Weltmarkt zu öffnen. Sie hat damit einen Weg eingeschlagen, den die gesamte westliche Welt für so selbstverständlich hält, dass sie gleichzeitig nicht die geringste Ahnung davon hat, was alles gegeben sein muss, damit Kapitalismus überhaupt funktioniert. Entgegen sämtlichen FDP-Vorstellungen ist Marktwirtschaft und schon gleich eine erfolgreiche Marktwirtschaft nämlich keineswegs, dass sich der Staat zurückzieht und die Kräfte des Marktes wirken lässt. Diese berühmten Kräfte, die Invisible Hand oder wie immer man sie auch nennen mag, die gibt es nämlich gar nicht einfach so. Im China des Jahres 1978, als der entscheidende 11. Parteitag stattfand, sind keine privaten Unternehmer vorhanden, die über Geldvermögen verfügen und bereit wären, daraus mit produktiven Investitionen mehr zu machen. Es ist auch gar nicht so, dass massenhaft eigentumslose Arme auf der Straße rumstehen und gezwungen sind, sich um jeden Preis gegen Lohn zu verdingen. Und zu guter Letzt gibt es auch keine staatlichen Behörden und Ministerien, die wüssten, was zur rechtlichen Absicherung und zur funktionellen Betreuung der angepeilten neuen Produktionsmethoden überhaupt nötig ist. Alles das, was in den europäischen Ländern Resultat der von Marx sogenannten ursprünglichen Akkumulation ist, das ist die Scheidung der Klassen in eigentumslose Lohnarbeiter und Kapitalisten mit Geldvermögen. Das erzeugt die Kommunistische Partei in den nächsten Jahren von oben in ihrem Land. Darüber hinaus beendet sie die Abschottung Chinas vom Weltmarkt und holt sich westliches Kapital ins Land. Nach ihren Bedingungen und soweit es ihr nützlich erscheint. Und drittens, das, was sich die entstandene nationale Bourgeoisie in Europa und Amerika zusammen mit den Arbeitern als ihren bürgerlichen Staat erkämpft hat, das versucht diese kommunistische Partei selbst durch ein bis heute andauerndes Experiment auf die Beine zu stellen. Sie ändert sich und ihren Staat, alles ihrer neuen Ökonomie zuliebe. Bei diesem Programm greift sie übrigens auf all das zurück, was der Kommunist Mao an Voraussetzungen in ihrem Land geschaffen hat. Die politische Einheit, seine militärischen Selbstbehauptungsfähigkeiten und schließlich seine wirtschaftlichen Ressourcen, inklusive dem chinesischen Volk. Diese drei Punkte will ich jetzt mal wieder ein bisschen näher erläutern. Zum Ersten. Deng Xiaoping hat seinem Volk in schönster chinesischer Offenherzigkeit die Devise "Bereichert euch" ans Herz gelegt. Was damit als neue ökonomische Freiheit peu à peu in die Gesellschaft eingepflanzt wurde, ist nichts anderes als der Zwang zur Konkurrenz. Ganz egal, wie sie im Einzelfall zu den bisherigen Kollektiven, Fabriken und Volkskommunen, zu den Plänen und deren Resultaten stehen, ganz egal auch, was sie von den neuen Prinzipien der sozialistischen Modernisierung, so hieß das Programm in China, in Zukunft haben, die neuen staatlichen Vorgaben, haben alle Chinesen praktisch zu dem gezwungen, was in bürgerlichen Gesellschaften Freiheit heißt. Aus vormals kollektiv organisierten und kooperativ produzierenden Bauern und Arbeitern werden Schritt für Schritt lauter Privatpersonen bzw. private Eigentümer, denen gar nichts anderes übrig bleibt, als ihren Lebensunterhalt oder auch eventuellen Reichtum gegen und auf Kosten aller anderen zu erwirtschaften. Welche Konsequenzen dieser Beschluss der Kommunistischen Partei hatte, will ich an drei Fällen zeigen, nämlich den neuen Klassen der chinesischen Gesellschaft. A. Die Bauern. Sie werden befreit aus ihren vorherigen kollektiven Zusammenhängen, den Volkskommunen, und haben jetzt die Freiheit zu produzieren, was sie wollen, und dürfen das auch selbst verkaufen. Diese Freiheit entpuppt sich aber sehr schnell als gehöriger Zwang, weil sie jetzt ganz und gar zurückgeworfen sind auf das, was sie selbst verdienen. Das versuchen sie dann nach Kräften. Ihr Wille zur Selbstausbeutung funktioniert vielleicht tatsächlich besser als vorher die Direktiven ihrer Volkskommunen. Eine produktive Landwirtschaft entsteht so natürlich trotzdem nicht. Das hat der Staat auch bemerkt und hat an dieser Stelle jede Menge staatlicher Hilfestellungen geleistet. Ironischerweise für die Landwirtschaft weit mehr als in der vorherigen sozialistischen Etappe. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen aufhören, was es da gegeben hat. Preissubventionen, Preisfestlegungen, Saatgutverbesserungen und so weiter. Das Ergebnis lautet jedenfalls nach 30 Jahren, es gibt immer noch ungeheuer viele kleine Bauern, aber auch eine industriell funktionierende Landwirtschaft und beide zusammen können das Land inzwischen locker ernähren. China ist heute schon einer der großen Lebensmittelexporteure. Mehrere hundert Millionen Menschen sind dabei überflüssig geworden. Und das ist unter diesen Verhältnissen kein Grund zur Freude. Aber für dieses neue Problem, dass die Leute kein Einkommen mehr haben, gibt es ja eine neue Lösung, die heißt, bei uns auch wohlbekannt, Arbeitsplatzsuche. Damit komme ich zu B, den Lohnarbeitern. Sie werden ganz im Sinne der Marx'schen Bestimmung doppelt freigemacht. Die Reformkommunisten erklären nämlich das, was ihren Sozialismus praktisch am allermeisten vom Kapitalismus der westlichen Staatenwelt unterschieden hat, für überholt. Die Mehrheit der Leute muss jetzt in dem modernen China um ihren Lebensunterhalt kämpfen, ohne dafür über entsprechende Mittel zu verfügen. Von dieser denkbar härtesten Erpressung wollte die sozialistische Staatsgewalt ihr Volk befreien und hat sich selbst in dieser Frage zuständig gemacht. Diese Zuständigkeitserklärung nimmt sie mit ihren Reformen nach und nach auf breiter Front zurück. In den neu eröffneten, außerhalb staatlicher Planung stehenden Unternehmen oder in den Sonderwirtschaftszonen gibt es keine Arbeitsplatzgarantien nach dem Modell der eisernen Reißschlüssel mehr. Eiserne Reißschlüssel, das war tatsächlich das Programm eines niedrigen, aber verlässlich bezahlten Lohns, eines lebenslangen Arbeitsplatzes, einer kostenlosen Gesundheitsvorsorge und einer Versorgung im Alter. Und das war in der sozialistischen Phase zwar keineswegs flächendeckend verwirklicht, also tatsächlich war es das Privileg sozusagen einer relativ geringen Menge städtischer Arbeiter. Aber es war immerhin sowas wie das ernsthaft behauptete Ideal, zu dem die ganze Gesellschaft ausgebaut werden sollte. Davon nimmt man heute Abstand. Und seit den 90er Jahren erlaubt der Staat seinen Staatsbetrieben auch auf breiter Front Entlassungen, damit sie ihrer neuen Pflicht zur Rentabilität nachkommen können. Wie alles im großen China sind das unvorstellbare Größenordnungen. 2002 waren es bereits 48 Millionen Leute, die aus Staatsbetrieben entlassen waren. Zugleich hebt die KP die alte Trennung von Stadt und Land auf. Also früher war es den Bauern auf dem Land schlichtweg verboten, in die Städte zu gehen. Die wurden durch das sogenannte BUKU-System, das ist ein Passsystem, das einen Ausweis als Bewohner einer dörflichen Volkskommune oder einer Stadt, war man auf die Stelle, an der man gearbeitet hat, schlicht und einfach staatlich per Zwang festgelegt. Das wird zwar nicht offiziell aufgehoben, aber das geduldet, sodass die auf dem Land überflüssig gemachten Menschen in die Städte wandern können und sich dort Möglichkeiten fürs Geldverdienen suchen können. Wie sieht jetzt ein solcher Arbeitsplatz aus, an dem man für den Fall, dass man Glück hat und einen ergattert, sein Geld verdienen kann? Die Zweckbestimmung dieses Arbeitsplatzes heißt, er ist Mittel dafür, Profit zu produzieren. Er ist nicht das Mittel derer, die arbeiten, sondern er ist das Mittel derer, die die Arbeit anderer mit ihrem Geld kommandieren, um selbst reicher zu werden. Die Subsumption von Arbeit unter das Diktat der Rentabilität macht sich an allen Ecken und Enden geltend. Bei der Lohnhöhe, bei der Arbeitszeit, bei der Intensität der Arbeit und zwar immer gegen die Lohnarbeiter. Für was der verdiente Lohn gerade stehen muss, ist gleich die nächste Frage. Da sich der Staat schrittweise von seinen alten Zuständigkeiten verabschiedet, die Lebensmittelpreise schrittweise freigibt, seine kostenlose Gesundheitsfürsorge umwandelt, keine Wohnungen mehr zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Der Sache nach stellt all das eine enorme Härte gegenüber den Bauern und Arbeitermassen dar. Sie werden dauerhaft auf sich gestellt und müssen ihr Glück in der Konkurrenz gegeneinander suchen und sich zum Mittel am wachsend fremden Reichtums bereit finden. Die Kommunistische Partei hat übrigens durchaus ein Bewusstsein davon, was sie ihrem Volk dazu mutet. Und deshalb versucht sie, die Härten dieses Programms sozialverträglich abzuwickeln. Die Freisetzung der Bauern steuert sie dosiert durch Preissubventionen für Agrarprodukte. Die Subventionen von Lebensmitteln und Wohnungen werden nicht abrupt, sondern Schritt für Schritt abgebaut. Der Staat gibt den Leuten Kredite, um sich eigene Wohnungen zu kaufen. Die Entlassungen aus den Staatsbetrieben werden über viele Jahre verteilt, organisiert. Viele werden mit Frühverrentung oder einem Zustand beendet, der Warten auf Arbeit heißt und mit Geldzahlungen durch die Betriebe verbunden ist. Zumindest sollte er das sein. All das ändert nichts daran, dass dieses Programm die chinesischen Menschen auf Dauer zwingt, allein für sich und ihren Lebensunterhalt gerade zu stehen, ob sie dazu in der Lage sind oder nicht. Wie gesagt, das ist Freiheit, wie sie hier im Westen ganz selbstverständlich für unerlässlich und toll gehalten wird. Dass übrigens viele Millionen Leute aus den Dörfern abgewandert sind, kaum dass dieses Programm auf der Welt war, das wirft rückwärts auch nicht ein gerade so gutes Licht auf Maos Volkskommunen. C. Kapitalisten. Woher kommen sie eigentlich in einer sozialistischen Planwirtschaft? Die hat ja über fast alles verfügt, was der Kapitalismus auch kennt. Aber genau das, die privaten Eigentümer, die hat sie beseitigt. Nun fehlen sie also. Ein Teil von ihnen kommt in der Folge sozusagen geplant auf die Welt. Das sind die staatlichen Betriebe, die der chinesische Staat als Partner für die Joint Ventures, die Zusammenschlüsse mit ausländischem Kapital, aussucht. Der Teil chinesischer Unternehmer, der eher ungeplant die Bühne der Welt betritt, tut das zwar nicht auf Befehl der KP, dafür stammt er in den allermeisten Fällen aus ihren Reihen. Auch das durchaus eine kleine Ironie der Weltgeschichte. Das sind nämlich die urigen Genossen, die in den 90er Jahren aus dem, worauf sie zufälligerweise Zugriff haben, auf Land, beispielsweise als Dorfvorsteher in einem Dorf, auf Transportmittel, auf eine Fabrik, Kontakte zu staatlichen Banken oder auch Leute, beziehungsweise Soldaten, beispielsweise der Volksbefreiungsarmee, die also aus diesem Zugriff auf Ressourcen eine Produktion für die neu entstehenden Märkte neben dem Plan machen. Und die genau mit diesen Aktionen den noch eine Weile fortbestehenden Plan auch ständig weiter unterminieren. Teilweise haben das die alten Kollektive sogar gemeinsam auf den Weg gebracht. Teilweise hat sich ein Parteifunktionär für sich etwas angeeignet, teilweise haben vielleicht ganze Ministerien, Gewerkschaften oder die Armee selbst sich mit solchen Geschäftsgründungen versucht. Dieser Vorgang wird meistens als Korruption bezeichnet, was sachlich nicht zutrifft. Unerlaubte Vorteilsnahme durch Bestechung unterstellt nämlich prinzipiell die Trennung von Ökonomie und Staat. Korruption findet statt, wenn die staatlichen Behörden ihre Entscheidung für Geldzahlungen zugunsten eines bestimmten Unternehmens zurechtbiegen. In China handelt es sich um einen ganz anderen Sachverhalt. In China entsteht nämlich hier jetzt die neue Klasse selbstständiger Unternehmer, die sich aus altem, staatlich bewirtschaftetem Volkseigentum jetzt das zu eigen macht, was sich von da an in ihrer, das heißt privater Hand, vermehren soll. Und so trennt sich auch die Wirtschaft vom staatlichen Kommando über sie erst nach und nach ab. Ein solcher Aneignungsprozess hat rechtlich den Charakter einer Unterschlagung oder gar eines offenen Diebstahls. Auf alle Fälle findet er in einer Grauzone halblegaler Aktivitäten statt. So etwas ist in einem Land als mehr oder weniger flächendeckende Aktion ohne regelrechten Umsturz der bisherigen Verhältnisse nur möglich als Tat der herrschenden Klasse selbst. Nachdem sich Deng Xiaoping mit seiner sozialistischen Modernisierung unter dem Motto "Bereichert euch" durchgesetzt hat, beginnt im großen Stil das, was sachlich unzutreffend als Korruption bezeichnet wird. Partei- oder Staatsfunktionäre nutzen ihre Stellung und Zugriffsgewalt, um die Gründung neuer Unternehmen, die Reform der Staatsbetriebe, die Möglichkeiten der neuen Kreditpolitik und den Immobilienmarkt zur Quelle privater Eigentumsbildung zu machen. Dass die Öffnung Chinas für ausländisches Kapital nicht zum Schaden dieser Nation ausgefallen ist, wie das normalerweise bei Drittweltstaaten, aber durchweg auch den Auflösungsprodukten des Ostblocks der Fall ist, ist ebenfalls die Tat der kommunistischen Partei. Diese Lehre ihres großen Vorsitzenden Mao hat sie sich jedenfalls bewahrt. Sie macht sich nichts vor über die feindlichen Zwecke, mit denen die auswärtigen Unternehmen und Staaten bei ihr anklopfen. Sie hat deshalb erstens immer dafür gesorgt, dass ihr eigener Handlungsspielraum so weit als möglich gewahrt bleibt. Stichworte: keine Auslandsverschuldung, Sonderwirtschaftszonen als abgetrennte Zonen, die die Restökonomie in ihrem Funktionszusammenhang unberührt gelassen haben. Sie hat zweitens darauf bestanden, dass jedes auswärtige Kapital Chinesen mit ins Boot nimmt, sei es als Partner, sei es als Zulieferindustrie. Und sie hat drittens nur produktive Investitionen zugelassen, keine finanzkapitalistischen spekulativen Geschäfte und dafür auch ihr nationales Geld, den Renminbi, bis heute nicht konvertibel gemacht. Dass die KP diese Bedingungen aufstellen konnte, dass sie trotz dieser Restriktionen seit vielen Jahren die Hauptmasse ausländischer Kapitalinvestitionen auf der Welt auf sich zieht, das liegt allerdings nicht nur an ihrer besonderen Cleverness. Immerhin verwaltet diese KP mit China einen der letzten großen weißen Flecken auf der Weltkarte des Kapitals. Dazu 1,3 Milliarden Chinesen, auf die sich dieses Kapital gerne stürzen will. Ein ganz und gar unwiderstehliches Angebot, sowohl in Sachen Billiglohnland wie auch zunehmend als neuer großer Markt. Und zudem hat sie es in der Gemeinschaft der Staaten, die dieses Angebot ausnutzen wollen, nach dem Abdanken der Sowjetunion nicht mehr mit einer geschlossenen Front zu tun bekommen, sondern mit Konkurrenten, die sich wegen ihrer eigenen gegensätzlichen Ambitionen in Sachen Weltmarkt und Weltordnung nicht mehr zu einem gemeinsamen Handeln entschlossen haben. Anders gesagt, das alles, Größe des Landes, Billigkeit seiner Produzenten, vor allem Zahl seiner potenziellen Konsumenten, Konkurrenzsituation der multinationalen Kapital- und Weltmächte und eine Staatsführung in Gestalt einer kommunistischen Partei, die kompromisslos darauf besteht, dass die Öffnung des Landes China nutzen muss. All das muss schon zusammenkommen, damit einmal in der Weltgeschichte die westliche Ideologie halbwegs wahr wird, dass Auslandsinvestitionen zum nationalen Aufbau beitragen. Und dann zum dritten Punkt, zum politischen System in der Volksrepublik. Hier will ich mal mit zwei Zitaten aus westlichen Politikbüchern anfangen. Die chinesische Regierung selbst lehnt die westliche Demokratie als für China untaugliches Ordnungsmodell bislang entschieden ab. Die kommunistische Partei hält an dem Machtmonopol fest, lässt keine unabhängigen politischen Kontrollinstanzen zu und unterdrückt organisierte oppositionelle Aktivitäten. Die politische Führungsrolle der kommunistischen Partei, umfassende Durchgriffsbefugnisse gegenüber regionalen Führungen, die Gewaltkonzentration, also die ausdrückliche Ablehnung einer politischen Machtbegrenzung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative, und die Unterordnung individueller Rechte unter kollektive Interessen sind bis heute wesentliche Prinzipien der Verfassungsordnung der Volksrepublik China. Zitat von Sebastian Heilmann, Sinologe, Politologe in Trier. Ein zweites Zitat. Demokratischer Zentralismus ist keineswegs gleichzusetzen mit pluralistischen, im westlichen Verständnis demokratischen Strukturen. Die kommunistische Partei unternimmt alles, um dem Land in der Außenwahrnehmung das Image moderner Verhältnisse zu geben. Dies darf jedoch nicht über die tatsächliche politische Struktur hinwegtäuschen. Die 1978 begonnene wirtschaftliche Öffnung wurde keineswegs von einer politischen Öffnung begleitet. Die Volksrepublik ging nicht den Weg Russlands und hat keine politische Liberalisierung zugelassen. Das sagt Frau Lieber in einer unsäglichen Broschüre Quo Vadis Asien so nicht. Die Zitate stehen für die durchaus übliche Perspektive, das politische System des modernen China zu beurteilen. Sie besteht darin, es als defizitäre Abweichung von westlichen Standards zu betrachten. Damit bringt man es einerseits zu einer ganzen Kette von Negativaussagen. Nein, China hat keine Demokratie. Nein, mehrere Parteien gibt es nicht. Nein, eine Gewaltenteilung existiert nicht. Nein, die Chinesen dürfen ihre Politiker nicht wählen. Ein Gedanke, der in seinem Gehalt ziemlich dürftig ist, die Experten für vergleichende Regierungslehre aber trotzdem zufriedenzustellen scheint. Man kann ihn natürlich noch gehörig ausweiten, indem man das nicht als noch nie oder noch immer nicht oder ansatzweise doch schon weiterspinnt. Warum das Staatswesen der heutigen Volksrepublik westliche Verfahrensweisen ablehnt und was es stattdessen auszeichnet, erscheint belanglos. Klar ist damit erstens, dass die Maßstäbe, an denen man China beurteilt, ihre Heimat bei uns, in Marktwirtschaft und Demokratie haben. Entweder wird es ihnen nicht gerecht, oder man gesteht ihnen freundlich zu, dass es schon auf einem guten Weg dorthin ist. Etwas anderes scheint es schlicht nicht zu geben. Zweitens will man diesen merkwürdigen, inzwischen aber doch schon einigermaßen bedeutungsvollen Regierungsapparat irgendwie einschätzen können. Wo sitzen seine Entscheidungsträger? Wes Geistes Kind sind sie? So will man als Think Tank die nationale Politik beraten. Und gleichzeitig springt man sich damit zum geistigen Richter über das Land auf, indem man es an allen möglichen Kriterien guten Regierens misst und mehr oder weniger schlecht aussehen lässt. China nicht demokratisch, aber auch nicht wirklich stabil und selbst das gibt es allen Ernstes nicht mehr sozialistisch. China ist heute eines der wenigen Länder in dieser Welt, die sich offiziell noch kommunistisch nennen. Im Unterschied zur Sowjetunion hat es in der Volksrepublik keinen Abschied von seiner Vorgeschichte, dem großen Vorsitzenden Mao und seiner kommunistischen Partei gegeben. Die sitzt fest im Sattel, veranstaltet Parteitage und nationale Volkskongresse, zu denen hochdekorierte Offiziere der Volksbefreiungsarmee kommen und die buntgewandelten Vertreter aller 56 Minderheiten. Die Partei schreibt sich auch nach wie vor 5-Jahrespläne, so als gäbe es nicht längst eine kapitalistische Ökonomie in ihrem Land. Und in ihrem Parteiprogramm schwafelt sie von der endgültigen Durchsetzung des wissenschaftlichen Sozialismus, der harmonischen Gesellschaft. Und dass der Sozialismus sich immer in einem Frühstadium befindet und noch etwa 100 Jahre braucht. Eigentlich zu dem, was sich in der inzwischen unübersehbar marktwirtschaftlichen Realität dieses Landes abspielt. Die Antwort auf diese Frage kann ich hier leider nur noch andeuten. Die Kommunistische Partei beharrt auf ihrem Machtmonopol, auch und gerade angesichts der neuen marktwirtschaftlichen Ökonomie, zu der sie den alten Sozialismus transformiert. Der Zustand der nationalen Ökonomie erscheint mir nämlich bei allen Erfolgen, die sie in den letzten Jahren verbucht, insgesamt prekär. Die erwünschte kapitalistische Akkumulation hat noch immer den Charakter von Ausnahmen. Die soziale Frage, Ergebnis des Bauernlebens und der Unternehmensreform, ist keineswegs im Sinne einer sicheren staatlichen Kontrolle aller unterworfenen Interessen geklärt. Als Resultat der Einführung der kapitalistischen Wirtschaft entwickeln sich soziale wie regionale Ungleichheiten und damit neue gesellschaftliche Gegensätze, die die Geltung der Zentralgewalt und die Einheit des Landes elementar in Frage stellen. Den führenden westlichen Staaten traut die Führung Chinas überdies und durchaus nicht zu Unrecht alle erdenklichen Versuche zu, die wieder zugelassenen Geschäftsbeziehungen dafür zu nutzen, die Volksrepublik systematisch zu schwächen und ihren Wiederaufstieg in die Liga der Großmächte dieser Welt zu verhindern. Das ist erstmal Ihre Sicht, Ihre Analyse des Zustands. Aus dieser Lage der Volksrepublik, die sie mit ihren Entscheidungen zur sozialistischen Modernisierung selbst herbeigeführt hat, zieht die kommunistische Führung den Schluss, dass es in der Phase des gesellschaftlichen Umbruchs eine Kraft braucht, die mit hartem Griff alle Partikularen des feindseligen Interessen zügelt und damit sicherstellt, dass der erste und eigentliche Nutznießer der Einführung des Kapitalismus nicht das Ausland, nicht die entstandenen privaten Eigentümer, sondern die chinesische Nation ist. Diese Kraft kann selbstverständlich nur sie selbst sein, die Kommunistische Partei Chinas, deren Programm von jeher der Dienst an dieser Nation gewesen ist. Das sind die Argumente, mit denen diese Partei begründet, warum sie die Einführung des Kapitalismus nicht mit einer Änderung ihrer politischen Herrschaftsorganisation verbunden hat und auch fürs Erste nicht verbinden wird. Dass eine Partei regiert und nicht mehrere, ist allerdings noch längst keine erschöpfende Auskunft darüber, wie Politik in China heute funktioniert, welche Probleme sie sich definiert und wie sie damit umgeht. Ich darf hier mal ein paar Beispiele. Diese KP arbeitet einerseits ernsthaft und keineswegs zum Schein am Aufbau eines Rechtsstaats. Der ist nämlich erstens ein Funktionserfordernis ihrer neuen Marktwirtschaft und zweitens soll das vor allem den Reformprozess unwiderruflich festklopfen, indem der Entschluss zur Marktwirtschaft als gültiges Gesetz sämtlichen Parteidiskussionen entzogen wird. Die KP und ihre sozialistische Demokratie hat politisch dann vor allem folgende Grundfragen zu bewältigen. Da ist einmal die Frage nach der institutionalisierten Herrschaftsablösung, also sprich, wer wird der nächste Führer dieser Partei, der nächste Ministerpräsident? Sie will dann zweitens eine angemessene Allgemeinwohldefinition formulieren, die die aktuelle Ausformung der Staatsräson ausdrücken soll. Dazu holt sie sich private Unternehmer in ihre Partei, dazu stärkt sie ihren nationalen Gewerkschaftsbund und dazu ruft sie auf zur Bildung ständischer Interessenvertretungen im Rahmen des staatlich Erlaubten. Was sonst? Mit sowas sucht sie nach Wegen, alle möglichen neu in ihrer Gesellschaft entstandenen Interessen zu Wort kommen zu lassen und auf ihre Staatsnützlichkeit hin zu beurteilen. Nur, und das ist jetzt sozusagen der kleine, aber von westlicher Seite eben alles entscheidende Unterschied, dieser Entscheidungsprozess, dieser Herausbildungsprozess des Allgemeinwohls, der soll aus ihrer Sicht eben im Rahmen einer großen Partei passieren und nicht als Streit, als Konkurrenz mehrerer Parteien. Drittens stellt sie sich der Unzufriedenheit, die in ihrem Land existiert. Wenn sie sich in ihrem Land mit Beschwerden konfrontiert sieht, und das ist durchaus zunehmend der Fall, besteht die erste Option der chinesischen Staatsgewalt im Niederschlag dieser Proteste, wo immer sie sich rühren. Der Einsatz offener staatlicher Gewalt gegenüber dem Volk ist im Zuge der flächendeckenden Ausbreitung marktwirtschaftlicher Prinzipien nicht geringer geworden, sondern hat ganz im Gegenteil stetig zugenommen. Und das ist natürlich ein Zusammenhang, den die Freunde der Marktwirtschaft nie so gern erkennen wollen. Nämlich, wie notwendig Gewalt zu dieser Produktionsweise gehört, die auf lauter Arten Gegensätzen beruht. Auf der anderen Seite, also außer dass sie den brutal niederschlägt, versucht die Pekinger Zentralregierung auch zu unterscheiden, wo die Beschwerden ihren Grund in ökonomischen oder politischen Zuständen haben, die sie selbst als dysfunktional einstuft. Ein Beispiel, Fälle von Sklavenarbeit, die sie selbst nicht haben in ihrem Land und hat deswegen auch eine Pressekampagne dagegen unterstützt, vielleicht sogar selbst ins Leben gerufen. Oder Fälle von unrechtmäßiger Enteignung von Bauern durch ihre eigenen Parteifunktionäre verfolgt sie eben als Korruption. So versucht sie, allgemein gesagt, Systemnötige von unnötiger, bloß persönlicher Brutalität oder Bereicherung zu trennen. Viertens lässt die kommunistische Partei ihr Volk, das in die marktwirtschaftliche Konkurrenz geworfen hat, bei der Frage nach dem Sinn des Ganzen, wie auch ihrer persönlichen Opfer, natürlich nicht allein. Sie hat inzwischen die tröstende Funktion der Religion neu entdeckt und gesteht vielen, wenn auch nicht allen Sekten, Handlungsfreiheit zu. Sie fördert den Gemeinschaftsgeist in ihrem Land. Je mehr Konkurrenz, desto mehr Gemeinschaftsgeist muss man natürlich fördern. Und sie versorgt ihr Volk mit kulturellen und patriotischen Erlebnissen, die es, kein bisschen anders als bei uns, gerne mitfeiert und mordsmäßig stolz ist auf sein Land, seinen Aufstieg und so weiter. Genau so etwas gehört auf Seiten der Staatsgewalt offenbar dazu, wenn man ein System wie den Kapitalismus in sein Land einführt und für den Erfolg der Nation nutzbar machen will. Noch einen Seitenhieb auf den Westen loswerden. Die westlichen Staatswesen, die sich heute so selbstgerecht ihrer Zivilgesellschaft rühmen, haben ihren Weg hin zu etablierten Weltmächten sicher nicht mit demokratischen Diskursen gemacht. Sie haben erstmal kaltlächelnd ganze Arbeitergenerationen verschlissen und Widerstand aller Art, Klassenkampf, regionalen Separatismus und so weiter gewaltsam niedergemacht. Dann haben sie sich nach langen Kämpfen, in denen sie die Protagonisten von Gewerkschaft, SPD und Kommunisten verfolgt und kaltgestellt haben, einfach Rücksichtnahme auf die Arbeiter und deren Lebensnotwendigkeiten aufherrschen lassen, um heute, wo die kommunistische Systemalternative nicht mehr existiert, ihren großartigen Sozialstaat flächendeckend zum Abschluss freizugeben. Von Kriegen, faschistischen Sonderetappen und deren erzieherischer Wirkung auf die Arbeiterklasse will ich hier gar nicht erst reden. Es sind diese westlichen Staaten, die der Welt vorgemacht und die Maßstäbe dafür beigebracht haben, wie man für die Erfolge seiner Marktwirtschaft rücksichtslos die Umwelt ruiniert und eine dritte Welt zu neuen Rekordhungerkatastrophen treibt. Und politisch sind Sondergerichtsbarkeit, Verfassungsschutz, Berufsverbot und so weiter Sachen, die in unserer menschenrechtlich perfekten Demokratie fest beheimatet sind. Und wenn auf dieser, ja nur so ein ganz bisschen gewalttätigen Basis, dann alles fest im Griff der Herrschaft ist, dann, ja, dann gibt es wirklich Wahlen und Meinungs- und Pressefreiheit. Zusammengefasst, das theoretisch Unlautere an den entsprechenden Vorwürfen an die Chinesen ist, dass ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen aufgemacht wird. Äpfel, das ist das Land, das gerade damit befasst ist, mit aller dafür nötigen Gewalt den Maßstab des Privateigentums zur gültigen gesellschaftlichen Maxime zu machen und die dazu passende Zentralgewalt herzustellen. Birnen, das sind die Staatswesen, die genau das die letzten 150 Jahre mit aller Härte durchgesetzt, ihre Gesellschaften von A bis Z gleichgeschaltet und jeden Fitzel von Interessenverfolgung auf sich, ihr Recht und ihr demokratisches Prozedere verpflichtet haben und die damit zu Nutznießern der von ihnen geschaffenen Weltmarkt und Weltordnung geworden sind. Deren Propagandisten rechnen China die Vorfrage seiner ursprünglichen Akkumulation vor, die sie selbst so erfolgreich hinter sich gebracht haben. Das ist ebenso selbstgerecht wie verlogen. So wie in der Volksrepublik geht es also zu, wenn ein Land einen erfolgreichen Aufstieg zur Weltmacht hinlegt. Und in der Tat, China ist heute das einzige Entwicklungsland, das sich tatsächlich in dem Sinne entwickelt hat, wie es die westlichen Staaten, die in entkolonialisierten Zöglingen seit Jahren immer so generös verheißen. Aus einem rückständigen Land ist ein potenter kapitalistischer Staat geworden, der den etablierten Weltmächten inzwischen auf gleicher Augenhöhe gegenübertritt. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Sachzwang FM, heute zur Dialektik von Voluntarismus und Sachzwang im internationalen Maßstab. Wir haben einen Vortrag von Renate Dillmann gehört, in leider sehr schlechter Tonqualität. China, ein Lehrstück. Sie hat den eigentümlichen chinesischen Sozialismus einer materialistischen Kritik unterzogen, die Sache mit dem Begriff des Kommunismus konfrontiert. Zu schätzen vor allem ihr sehr analytischer und nüchterner Zugriff aufs Thema. Von Renate Dillmann ist auch ein Buch gleichen Titels erschienen, China, ein Lehrstück. Das war Sachzwang FM. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich, bis es wieder heißt, Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger.